Wir wissen nicht, ob all die Melzers, Lafers, Kerners und Wieners je privat Hand an einen Brühwürfel legen, aber die Mutter aller Kochshows, die hat heute Geburtstag. Vor 50 Jahren wurde das Maggi-Kochstudio eröffnet. 50 Jahre deutsche Koch- und Essgeschichte spiegeln sich da wieder, die Alltagskultur unseres Landes. Anlass für uns, über Veränderungen der Koch- und Esskultur in den letzten 50 Jahren zu sprechen. Und das tun wir mit dem Volkskundler Gunter Hirschfelder. Er hat auch eine Geschichte der europäischen Esskultur verfasst. Schönen guten Tag, Herr Hirschfelder. Hallo, Frau Thiem. Herr Hirschfelder, angefangen hat ja dieses Kochstudio in den 1950er Jahren, 1959, noch vor dem Wirtschaftswunder. Da war Schmalhans Küchenmeister und die Leute hatten nicht so viel. Wie schlug sich das nieder? Die Leute hatten nicht so viel und deshalb mussten sie besonders sorgfältig mit den Dingen umgehen, die man hatte. Nun haben wir in den späten 1950er Jahren, sind wir schon im Aufschwung drin. Da ist die Zeit der sogenannten Fresswelle. Aber die Fresswelle, wie sie als Terminus technicus eben auch von den Kulturwissenschaften bezeichnet wird, die birgt eine ganze Reihe von Problemen in Deutschland. Und die sehen so aus, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur in einer politischen und ideologischen Orientierungsphase oder Orientierungslosigkeit sind, sondern gerade eben auch beim Essen und Trinken. Der Zweite Weltkrieg hat ja lang gewachsene Traditionen zerstört. Er hat dafür gesorgt, dass eine ganze Generation von jungen Männern und vor allem jungen Frauen gar nicht kochen gelernt hat. Und er hat dazu geführt, dass über 10 Millionen Menschen im deutschen Osten ihre Heimat verloren haben, damit auch ihre Kochtraditionen. Die sind dann in den Westen gekommen und die mussten informiert werden. Und insofern war die Idee zu dem Maggi-Kochstudio schon einigermaßen genial. Und all das wurde dann mühsam wieder aufgenommen, was abgebrochen war, wie Sie uns geschildert haben. Ein Erfolgsgericht von 1959, habe ich heute gelernt, waren Ravioli. Ravioli aus der Dose. Die zeigten dann ja die neu erwachte deutsche Weltoffenheit und Italienliebe, oder? Naja, also der Name Ravioli, der ist geschickt gewählt. Er transportiert ein italienisches Kulturgut nach Deutschland. Ob die frühen Ravioli tatsächlich italienisch geschmeckt haben, das weiß ich gar nicht. Aber entscheidend ist ja, niemand hat behauptet, der Verstand ist mit, sondern das Auge ist eben mit. Und das wird bei den Ravioli abgeholt. Wir haben den italienischen Namen. Italien misst man in Bezug auf Essen und Trinken eine hohe Kompetenz zu. Also, wo Italien draufsteht, das kann gar nicht so schlecht sein. Und die Dose, die transportiert eben auch die italienischen Nationalfarben. Die Ravioli, ja, kämen die etwa als polnische Blini daher, dann ließe sie sich kaum vermarkten mit diesem italienischen Label. Da hat sie was hergemacht und da hat Deutschland auch eben aus einer lang gewachsenen kulturellen Liebe, die sie bei Goethe beginnen lassen können, gesagt, okay, Ravioli, das nehmen wir jetzt. Wenn wir jetzt mal spazieren durch die letzten 50 Jahre Koch- und Essgeschichte, gibt es für jedes Jahrzehnt so ein Gericht, an dem man deutsche Befindlichkeiten festmachen kann? Für die Fresswelle, für die ja vielleicht auch gesünder Esswelle, gibt es da Beispiele? Da gibt es sicherlich Beispiele. Da haben wir in den 1950er Jahren sicherlich den Schweinebraten. Schweinefleisch war schwer in den 1960er Jahren. Da bricht Deutschland in die Moderne auf. Da haben wir die gnadenlose Haushaltstechnisierung, eine bedingungslose und hemmungslose Fortschrittsgläubigkeit. Im Bereich Essen und Trinken haben wir in den 1960er Jahren den starken Beginn der Convenience-Produkte, etwa mit der Tiefkühlpizza, die da schon allmählich kommt, aber vor allem mit dem Tiefkühlhähnchen, was für Furore sorgt. Auch das ist ja ein Kulturgut, was in dieser Form vorher nicht da war. Und da braucht man eben die Hilfe vom Maggi-Kochstudio, was dann eine ganze Generation von Köchinnen und Köchen inspiriert hat, hier dieses Brathähnchen entsprechend zuzubereiten. In den 1970er Jahren, da müsste man mal überlegen, da kommt ja Toast Hawaii. Das Toast Hawaii ist in den 1960er Jahren schon da. In den 1970er Jahren versuchen wir zu experimentieren. Die deutsche Küche wird internationaler, sie wird vielfältiger, sie wird optisch vielfältiger, geschmacklich nicht unbedingt. Hier haben wir Gyros und Pizza und eine Reihe von ausländischen Produkten, die dann unsere Palette bereichern. Und in den 1980er Jahren, würde ich mal sagen, mit dem Beginn der Ökowelle und einem neuen Gesundheitsbewusstsein, könnte man da vielleicht den Getreidebratling nehmen, der zuerst in aller Munde war und dann Gegenstand von Witz und Spott wurde. All das spiegelte sich wieder in diesem Kochstudio, wo ja bezeichnenderweise nie Männer gelernt haben, wo bis heute bis auf zwei Praktikanten nur Frauen wirbeln. Das hat sich auch sehr verändert. Heute ist doch der kochende Mann bestens etabliert. Naja, wir haben eine Besonderheit in Deutschland, eben übrigens im strikten Gegensatz zu etwa Italien, Spanien oder Frankreich. Und dieser Gegensatz sieht so aus, dass wir eine Versorgungs- und Alltagsküche haben, die in der Masse heute immer noch weiblich orientiert ist. Und der Mann hat Kochen als Hobby entdeckt seit den 1970er Jahren. Da kommt es auch dann zur Zeitschrift Essen und Trinken etwa. Und da haben wir so ein Wochenendkochen und ein Grillevent, was dann vom Mann abgehalten wird. Aber die Alltagsarbeit, die liegt doch heute eben zu ganz großen Teilen bei den Frauen noch. Vor 50 Jahren eröffnete das Maggi-Koch-Studio. Wir sprechen über sich verändernde Essgewohnheiten mit Gunther Hirschfelder. Und Herr Hirschfelder, Sie sprachen die Convenience-Produkte, die Fertigprodukte schon an, die ja inzwischen, wenn man durch den Supermarkt geht, fast den größten Teil der Ausstellungsfläche einnehmen. Wie steht es denn um die Kunst des Kochens, wenn man die mit früheren Jahrzehnten vergleicht? Hat die nachgelassen oder hat sie sich nur verändert durch diese Fertigprodukte? Wir haben ja immer den Eindruck, dass die Kochkultur sich deutlich verschlechtert hat. Ich werde etwas vorsichtig. Die Alltagsküche des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist doch wesentlich bescheidener, als wir uns das häufig vorstellen. Und wir haben heute immerhin Freiheit, Dinge zu tun oder zu lassen und neue Gerichte zu erfinden. Und das Interessante beim Maggi-Koch-Studio ist natürlich, dass man sich immer auf der Höhe der Zeit bewegt hat. Die Firma Maggi hat ja im frühen 20. Jahrhundert schon als Werbepionier für Furore gesorgt und völlig neue Marketingkonzepte entwickelt. Und das Erfolgsrezept von Maggi besteht ja nicht zuletzt darin, dass man zeitgemäß bleibt. Wir haben eine permanente Transformation dieses Kochstudios. Und wenn man sich das über die letzten 50 Jahre etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass ja auch der Trend zum gesunden Kochen vom Maggi-Kochstudio durchaus beherzigt worden ist. Wir haben heute zwar Würzmischungen, die man anwendet, die aber kombiniert werden können dann mit erstklassigen Ausgangsprodukten, mit Obst, Gemüse und Fleisch. Und da liegt es eben in der Hand der Verbraucher, hier mit einfachen Hilfsmitteln, übrigens inzwischen auch zum Teil mit glutamatfreien Produkten, hier eben gute Produkte oder sehr gute Produkte zu veredeln. Und wir haben eben eine deutliche Phasenverschiebung in der deutschen Kochkultur, die so aussieht, dass wir einen anderen Umgang mit Zeit und Chronologie haben. Das heißt, wir haben einen Anspruch, hochwertig zu essen, wir haben aber häufig nicht die Zeit oder wollen uns die Zeit nicht nehmen, diese Dinge entsprechend zuzubereiten. Und da müssen wir immer wieder Anleihen machen bei Helfern, ob es jetzt ein Maggi-Kochbuch ist. Auch das ist ja ein ganz interessanter und übrigens ganz guter Aspekt. Oder ob es eben die kompletten Convenience-Produkte sind. Herr Hirschfelder, ich merke, Sie können bei Maggi sofort als Pressesprecher anfangen. Wenn wir mal von der Firma weggehen, das ist ja eine Marke. Die fing mit dem Brühwürfel an und war dann nicht mehr so tot zu kriegen. Hat sich immer angepasst. Wenn ich meine Mutter frage, in den 50er, 60er Jahren, da gab es nicht jeden Tag Fleisch. Da haben die Leute bescheidener gegessen. Da fragt man sich heute, ernähren wir uns wirklich gesünder oder bilden wir uns das nur ein? Wir haben eine Art Ökotrophologisierung des Geschmacks insgesamt. Wir betrachten in Deutschland Essen und Trinken primär unter dem Aspekt gesund oder ungesund. Und wir haben eine ganz wichtige Sache vergessen. Essen ist erstmal Genuss und Essen ist Bedürfnisbefriedigung und Essen ist Lebensqualität. Und ich habe den Eindruck, wir sollten etwas stärker darauf achten, dass diese Dinge gesund und schmackhaft sind. Schmackhaft in erster Linie, das Gesunde kommt dann von alleine. Das Grundproblem, was wir in unserer deutschen Esskultur und Kochkultur haben, ist, dass viele Konsumenten das Gefühl für Produkte verloren haben und wir Dinge stark optisch wahrnehmen. Wir bewerten sie nach naturwissenschaftlichen Kategorien und das Essen ist aber doch letztlich eine gefühlsmäßige Sache und wir sollten stärker versuchen, eben genau hinzuschmecken und nicht nur Marken wahrzunehmen und nicht nur auf diese gesundheitlichen Parameter zu achten. Trotzdem hat diese große Geschichte dieser Marke angefangen mit einem Brühwürfel und nach Ihren Schilderungen des Kochens traue ich mich kaum, Sie zu fragen, ob Sie so einen Brühwürfel denn gelegentlich auch privat handeln. Es kann gelegentlich vorkommen, er ist in einer Suppe oder bei einem Schmorgericht unter Umständen gar nicht so schlecht, aber ich versuche die wenigen Zeiten, die ich zu Hause mit meiner Familie essen kann und meiner Tochter das Essen beizubringen, dann eben hier eng am Produkt zu arbeiten und hier diese Sinnlichkeit des Kochens, des Zerkleinerns, des Umgangs mit Fleisch oder mit Fisch oder mit frischen Gemüsen, wenn es geht, aus dem Garten, eben dann doch als Luxus heute wahrzunehmen. Früher war Gartenarbeit Mühsal, heute schneiden wir uns Zeit Fenster raus und empfinden es als großen Luxus, überhaupt einmal etwas Frisches haben zu können. Die frische Kartoffel aus dem eigenen Garten, früher eine absolute Notdürftigkeit und heute eine Randerscheinung, kommt aber wieder. Konzepte von Urban Farming und solchen Dingen werden in Zukunft sicherlich die deutsche Esskultur bereichern und dazu beitragen, dass wir in einem Prozess der permanenten Transformation bleiben. Und wenn Sie jetzt Hunger haben, kochen Sie sich was Gutes. Gunter Hirschfelder über die veränderten Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen innerhalb der letzten 50 Jahre. Ich danke Ihnen. Ja, gerne. Tschüss.